Unser Mangelbewusstsein kann geheilt werden. Der Ursprung des Mangelbewusstseins. Wir haben dieses Buch Omega genannt, nach dem Ende des griechischen Alphabets. Wem fiele da nicht sofort Alpha der Anfang ein? Als Autoren dieses Projekts glauben wir nicht nur fest, sondern wissen, dass unser Geburtsrecht ist, am Ende Fülle und sogar Erfüllung zu finden. Davon gehen auch alle Traditionen und Religionen aus, auch wenn sie den Weg dahin oft mehr erschwerten als erleichterten. Alpha ist der Anfang, und auch der ist von Fülle geprägt. Tatsächlich werden wir sogar auf Fülle geprägt. Nur haben das so viele vergessen, das wollen und müssen wir ändern. Wie aber entwickelt sich das heute unbestreitbar herrschende Mangelbewusstsein aus einer Prägung auf Fülle? Jenes Mangelbewusstsein, das zu so viel Elend und auch zu den modernen Völkerwanderungen führt, die wir als Abschlussbeispiel nehmen wollen für das Wirken der Schicksalsgesetze, der Spielregeln des Lebens und der 12 Uhr oder Lebensprinzipien. Menschen verlassen die Länder des Mangels, um in den Ländern vermeintlichen Überflusses eine neue Heimat zu finden. Dort sind sie aber nur sehr bedingt willkommen, stoßen auf unser Mangelbewusstsein und werden von immer mehr Einheimischen als Heimsuchung erlebt. Das Gesetz des Anfangs, das dritte der Schicksalsgesetze, nach dem der Polarität und Resonanz, besagt, dass alles schon am Anfang liegt, wie der ganze große Baum bereits im Samen. Und jeder Anfang prägt das weitere Geschehen in besonderem Maße, wie Konrad Lorenz für die Verhaltensforschung wissenschaftlich belegte. Es gilt weit darüber hinaus. Die berühmten Graugansjungen des Altmeisters der Verhaltensforschung blieben ein ganzes Gänseleben auf ihn geprägt und folgten ihm, wohin er ging. Bei uns Menschen ist diese Prägung nicht so ausgeprägt, aber sie ist ebenso vorhanden und wichtig. Was für ein großer Fortschritt, wenn heute Neugeborene mit dem ersten Blickkontakt auf die eigene Mutter und nicht mehr auf fremde Gynäkologen- oder Hebammengesichter geprägt werden. Die Natur prägt uns natürlich, ihrem Wesen entsprechend, auf Überfluss und Freigebigkeit. Und wir sind anfangs ganz Naturwesen. Mutter Natur arbeitet immer mit Überfluss. Aus Milliarden Fisch- oder Froscheiern und noch mehr Pollen entstehen vergleichsweise wenig Tiere und Pflanzen. Wir selbst werden in einem Akt aus Lust und hoffentlich überfließender Liebe gezeugt. Jedenfalls fließt der väterliche Samen über und ergießt sich großzügig mit Millionen Spermien in den mütterlichen Schoß, um ein oder zwei oder ganz selten mehrere Kinder zu zeugen. Eizelle und Samen teilen ihren Überfluss an Informationen untereinander. Teilen ist insofern schon zu Beginn in uns angelegt und würde unserem Wesen viel mehr entsprechen als unser Wirtschaftssystem heute. Als Embryo fließt uns in der Überflusswelt des Fruchtwassers alles Notwendige freigebig durch die wundervolle Pipeline der Nabelschnur zu. Wir müssen dafür nicht arbeiten und nicht mal darum bitten. Für uns, wie für alles, ist großzügigst gesorgt. Und würden wir nicht der Natur aus kulturellen Gründen rauchend und schlecht essend dazwischen funken, unser Überfluss an Energie wäre enorm. Wir benutzen laut Wissenschaft nur 10% unseres Gehirns. Warum haben wir dann 100%? Weil Mutter Natur so großzügig ist. Worauf werden wir in den 10 Monden der Fruchtwasserwelt geprägt? Schwerelos schwebend erleben wir unsere Grenzenlosigkeit. Da innen wie außen dieselbe Temperatur herrscht, können wir keine Grenze zwischen uns und außen feststellen, weshalb unsere Wahrnehmung grenzenlos ist. So fühlen wir uns eins mit unserer Mutter, die unsere ganze Welt des Anfangs darstellt. In dieser Zeit der Einheitserfahrung wächst Urvertrauen, die Basis allen künftigen Selbstvertrauens, die wundervollste Mitgift, die unsere Mutter, unsere Eltern uns mit auf den Weg geben können. Unser winziger Körper ist jetzt noch transparent, wie die traumhaften Bilder von Lennart Nielsen verraten. Und unser Empfinden und Wahrnehmen ist transzendent, wie die Schattentherapie enthüllt. Wir sind also von Anfang an und in jeder Hinsicht mit der Einheit verbunden und auf sie und ihren Überfluss geprägt. Von Mangel kann gar keine Rede sein. Er existiert gar nicht. Wie aber kommt Mangelbewusstsein in unser Leben, beziehungsweise die Illusion davon? Aus unserer oder Mutter Natur kann es jedenfalls nicht stammen. Natur ist Überfluss und Fülle. Ein erster Verdacht fällt auf die Kultur, den Gegenpol zur Natur. Die Menschheit scheint sich nach bisheriger Forschung in der Fülle und im Überfluss der ostafrikanischen Natur entwickelt zu haben. Aus einer Situation, wie wir sie heute im Okavango-Delta finden, das in seinem Überfluss an den mythischen Garten Eden erinnert. Dass die meisten Religionen und auch unsere biblische mit dem Paradies einen Garten des Überflusses assoziieren, ist offensichtlich. Da kommen wir her, da streben wir hin, nach den Aussagen aller Religionen und Traditionen. Die Fruchtwasserwelt des Mutterleibes ist nur ein Abbild des ursprünglichen Anfangs. Die Medizin weiß längst, dass sich Onto- und Phylogenese entsprechen. Das heißt, wir die entscheidenden Schritte der Menschheitsentwicklung wiederholen müssen. Wer je eine Geburt und damit den Wechsel von der Wasser- in die Luftwelt miterlebt hat, kann sich vorstellen, wie schwer dieser Schritt dem Leben gefallen sein mag. Trotzdem wagte es sich zur Zeit des Kambriums an Land. Wer ein Kind beobachtet, wie es sich auf seine Hinterbeine kämpft, mag ebenso ein Gefühl dafür entwickeln, was diese Aufrichtung für die Menschheit bedeutet hat. Über die Kulturentstehung geben uns Religionsgeschichte und Evolution Aufschluss und auch einige Hinweise, wie es schon bei unseren Vorfahren zum Mangelbewusstsein kam. Eigentlich könnte uns auch schon unsere Geburt, mit der wir das Paradies verlassen haben, alles offenbaren. Die Entwicklung liegt in der Natur der Sache, die wir Leben nennen. Niemand ist schuld, wenn es im Paradies des Mutterleibes allmählich immer enger und schließlich sogar bedrückend wird und wir da hinaus müssen. Am besten mit einem Kopfsprung in eine kalte Welt, auch wenn dazu nicht alle den Mut aufbringen. Es ist keine Frage von Schuld, sondern von Entwicklung. Das gilt es, das ganze Buch über im Auge zu behalten und im Bewusstsein, um nicht in die Projektionsfalle zu tappen und dem Schattenprinzip zum Opfer zu fallen.